Live. DJ Session mit Mogwai. Hallo Sektor, hier ist 1 Live und das mit 1 Live DJ Session und in den nächsten 3 Stunden mit aktuellstem Club Sound für euch im Gepäck. In der ersten Stunde mit mir Mogwai. Von 23 Uhr bis 0 Uhr spielt heute SG Lewis und danach spielt von 0 bis 1 alle Farben aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. So viel zum Ablauf und ich lege hier los mit der ersten Platte von Cardi B, I Like It im Vandal on the Track Remix und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. I like stunning, I like shining, I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm stunning. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula. I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy, mommy, hot tamale, hotter than a soft molly. Burn, go, fuck, Ferrari, hop up the nacerá. Ya verá que el sol que calenta nacerá. Ya verá un mamá en el globo que nos ayuda a volar. Ya verá. Session mit Mogwai. Die 1Live-DJ-Session läuft bei euch und das mit mir, Mogwai. Und was ich hier gerade spiele, kommt von CID und West End und heißt Let Me Take You. Ja, und für alle, die sich mehr für die Playlist von heute Abend interessieren, die gehen einfach am besten in unsere neue 1Live-App. Hört euch dort die DJ-Session nochmal an und findet dort dann auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1Live-DJ-Session. Als nächstes kommt hier Sinner and James und ihre Platte What You Waiting For. Thank you. DJ Session mit Mogwai. Hey Sektor, ihr hört 1 Live und das mit 1 Live DJ Session. Das gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, ist eine Platte von mir, heißt Freaks. Und hier spiele ich den Tube and Burger Remix. Ja, und wenn ihr diese oder aber auch andere Sendung gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach in die neue 1 Live App. In der App findet immer die aktuellste Show. Und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal wo euch offline anhören. Als nächstes kommt jetzt hier Pajane und der Track Back Once More. goes one by one, even two by two. Everybody on the floor, let me show you how we do. Let's go, dip it low, then you bring it up slow. Wind it up one time, wind it back once more. Show you how we do. Let's go, dip it low, then you bring it up slow. Wind it up one time, wind it back once more. Live. DJ Session mit Mogwai. Live DJ Session läuft bei euch im Radio und das galt mit mir Mogwai. Ja, wir versorgen euch hier in der DJ Session immer mit aktuellstem Club Sound, was hier gerade läuft, kommt von Avicii und Sebastian Drums. Ja, und die Platte heißt natürlich My Feelings for You, hier jetzt in einem ganz neuen Remix von Don Diablo. Und danach geht's weiter mit Jack Harlow vs. Martin Horger und dem Track First Class im Andrew Marks Take Me High Edit. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what family you was in, you can't out for me. Keep dreaming, pineapple just like it was sweet. Sweet scene. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of EC. Tryna come the same day as Jack Rethink. Don't need you on sheet, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plaques in the mail, keep season. Shout out to my UPS workers when the shower receives. Session mit Mogwai. Here we are once again, we find ourselves in the face of adversity. But what you need to know and understand, and what you need to be able to stand on is this: there is a way out. And you might not know it now, but all you gotta do is take a good look around you, and you'll find that you have the element of surprise. You see, what they're not expecting is weapons of mass destruction. that we possess. We possess the thing inside of us that can destroy and that can conquer any obstacle that's placed in our way. And what might this be, you say? This, my friend, is love. Of adversity. But what you need to know and understand, and what you need to be able to stand on, is this: there is a way out. And you might not know it now, but all you gotta do is take a good look around you, and you'll find that you have the element of surprise. You see, what they're not expecting is weapons of mass destruction that we possess. We possess the thing inside of us that can destroy and that can conquer any obstacle that's placed in our way. And what might this be, you say? This, my friend, is love. Ihr hört die 1Live-DJ-Session und das gerade mit mir, Mogwai. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter mit S.G. Lewis, das ist unser heutiger Gast-DJ. Und danach spielt dann von 0 bis 1 noch alle Farben aus unserem 1Live-DJ-Session Residency. Ich wünsche euch noch weiterhin ganz viel Spaß mit der 1Live-DJ-Session. Ja, und mit den Sets gleich von S.G. Lewis und alle Farben. 1 Live. DJ Session mit Mogwai. When the night deep out, though I'm not evil.